Hier macht die Komödie eine Pause und ich lese unterdessen ein paar Notizen, die ich mir damals, lang ist her, zu dieser Komödie gemacht habe. Don Juan, wie jede Gestalt, hat einen Kreis von Geistesverwandten und wenn sie ihm noch so ferne stehen, Icarus oder Faust sind ihm verwandter als etwa Casanova. Sein Ruhm als Verführer, der ihn als Ruhm begleitet, ohne dass er sich selbst mit diesem Ruhm identifiziert, ist ein Missverständnis seitens der Damen. Don Juan ist ein Intellektueller, wenn auch von gutem Wuchs und ohne alles Brillenhafte. Was ihn unwiderstehlich macht für die Damen von Sevilla, ist durchaus seine Geistigkeit, sein Anspruch auf eine männliche Geistigkeit, die ein Affront ist, in dem sie ganz andere Ziele kennt als die Frau und die Frau von vornherein als Episode einsetzt. Mit dem bekannten Ergebnis freilich, dass die Episode schließlich sein ganzes Leben verschlingt. Don Juan ist ein Narziss, kein Zweifel, im Grunde liebt er nur sich selbst. Die legendäre Zahl seiner Lieben, 1003, ist nur darum nicht abstoßend, weil sie komisch ist, und komisch ist sie, weil sie zählt, wo es nichts zu zählen gibt. In Worte übersetzt heißt diese Zahl, Don Juan bleibt ohne du, kein Liebender also. Liebe, wie Don Juan sie erlebt, muss das unheimlich Widerliche der Tropen haben, etwas wie feuchte Sonne über einem Sumpf voll blühender Verwesung, panisch, wie die klebrige Stille voll mörderischer Überfruchtung, die sich selbst auffrisst, voll Schlinggewächs, ein Dickicht, wo man ohne blanke Klinge nicht vorwärts kommt, wo man Angst hat zu verweilen. Ich könnte es mir so denken. Wie die meisten von uns, erzogen von der Poesie, geht er als Jüngling davon aus, dass die Liebe, die ihn eines schönen Morgens erfasst, sich durchaus auf eine Person beziehe, eindeutig, nämlich auf Doña Anna, die diese Liebe in ihm ausgelöst hat. Die bloße Ahnung schon, wie groß der Anteil des Gattungshaften daran ist, geschweige denn die blanke Erfahrung, wie vertauschbar der Gegenstand seines jugendlichen Verlangens ist, muss den Jüngling, der eben erst zur Person erwacht ist, gründlich erschrecken und verwirren. Er kommt sich als ein Stück der Natur vor, blind, lächerlich, vom Himmel verhöhnt als Geistperson. Aus dieser Verwundung heraus kommt sein wildes Bedürfnis, den Himmel zu verhöhnen, herauszufordern durch Spott und Frevel, womit er immerhin einen Himmel voraussetzt. El Bullador de Sevilla y Convidado de Piedra, die erste dramatische Gestaltung, 1627 veröffentlicht und wahrscheinlich zu Unrecht dem glorreichen Tirso de Molina zugeschrieben, beginnt mit einer Szene, die Don Juan in aller Kürze vorstellt, nicht wie er wird, sondern wie er ist und bleibt, bis die Hölle ihn verschlingt. Und so, ohne Vorbereitung und ohne Entwicklung, sehen wir ihn auch in späteren Fassungen, Don Juan ist einfach da, ein Meteor. Man muss sich fragen, ob nicht jeder Versuch, Don Juan als einen Werdenden zu entwickeln, nur möglich ist um den Preis, dass er kein wirklicher Don Juan mehr ist, sondern ein Mensch, der, aus diesen oder jenen Gründen, in die Rolle eines Don Juan kommt. Ein reflektierter Don Juan also. Dann allerdings ist sein Medium nicht die Musik, nach Kierkegaard das einzig mögliche Medium für den unmittelbaren Don Juan, sondern das Theater, das darin besteht, dass Larve und Wesen nicht identisch sind, sodass es zu Verwechslungen kommt, wie in den alten spanischen Mantelstücken und wie überall, wo ein Mensch nicht ist, sondern sich selber sucht. Don Juan ist kinderlos, meine ich, und wenn er 1003 Kinder hätte. Er hat sie nicht, so wenig wie ein Du hat. Indem er Vater wird, indem er es annimmt, Vater zu sein, ist er nicht mehr Don Juan. Das ist seine Kapitulation, seine erste Bewegung zur Reife. Warum gibt es keinen alten Don Juan? Don Juan geistig bestimmt ist die Hybris, dass einer allein, Mann ohne Weib, der Mensch sein will. Sein Geist bleibt pueril im Verhältnis zur Schöpfung. Darum muss der Vorhang fallen, bevor Don Juan 35 wird, sonst bleibt uns nur noch ein peinlicher Narr. Aber lassen wir jetzt die Komödie weiterspielen. Also Vorhang auf. Jahre sind vergangen und unser Don Juan ist sozusagen ein reifer Mann, aber bankrott. Zwar sehen wir ihn gerade bei der Vorbereitung eines Festes und genau in dem prunkvollen Kostüm, in dem die Damen ihn träumen. Aber der Wein, den Leporello auftischt, wird nicht weit reichen. Was will Don Juan, bankrott wie er ist, mit dieser festlichen Tafel? Geladen sind die Damen, dazu der Bischof von Cordoba, der natürlich auf der Seite der Verführten ist, und der steinerne Gass, Denkmal des Komtours, der den Frevler endlich in die Hölle stoßen soll. Alles wie in der Legende. Natürlich glaubt unser Don Juan nicht daran. Und als eine Stimme seinen Namen ruft, erschrickt Leporello zu Tode, aber nicht Don Juan. Er weiß, was da gespielt wird. Er hat es ja selber inszeniert. Wir sehen Celestina, die Kupplerin, die den steinernen Gast spielen soll. Celestina protestiert. Da scheint etwas nicht zu klappen mit der Verkleidung. Der Helm ist mir zu knapp. Aber das merkt doch kein Mensch. Außer mir. Ich habe noch einmal drüber nachgedacht. Über was? Sie können mir sagen, was Sie wollen. Es ist halt eine Gotteslästerung. Und das mache ich nicht für 500. Ich nicht, mein Herr. Ich nicht. 1000 ist das Mindeste, was ich dafür haben muss. Nämlich, wenn ich Sie an die Herzogin von Ronda verkaufe, dann bekomme ich auch meine 1000 Pesos. Und zwar blank auf den Tisch. Das nenne ich eine Erpressung. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Es geht mir nicht um die Benennung, sondern ums Geld. Und für 500 mache ich's nicht. Aber ich hab doch nicht mehr. Dann mach ich's nicht. Hier. Das Letzte, was ich habe. Verschwinden Moment. Sie. Wenn jetzt meine Höllenfahrt nicht gelingt, dann bin ich verloren. Es ist nicht meine Schuld. Don Juan, wenn Sie bankrott sind. Ich habe es Ihnen gesagt. Ein Schloss mit 44 Zimmern. Und ich sage Ihnen, verschonen Sie mich endlich mit dieser Kuppelei. Ja, ganz Spanien weiß es. Und ich sage es Ihnen zum letzten Mal, ich heirate nicht. Das hat schon manch einer gesagt. Still. Na, was ist los? Herr, ich hab's vergessen, was ich ihm sagen soll. Der ist so feierlich, Herr, und wandelt in der Halle auf und ab, als könnte es nicht erwarten, bis der Himmel uns zerschmettert. Ja, sag ihm, ich lasse bitten, ja.